liegt der Schwarm. In dein eigenes Eingeweide, rase nur rase, verbieg der Schwarm, verbieg der Schwarm, in dein eigenes Eingeweide. Rase nur, verbieg der Schwarm, rase nur in dein eigenes Eingeweide, in dein eigenes Eingeweide. Rase nur, verbieg der Schwarm, rase nur, verbieg der Schwarm, rase nur in dein eigenes Eingeweide. Frechen Arm, voller Wut, wasche nur den frechen Arm, voller Wut. Die unschuld'ge Brüder Blut, und zum Abscheu dir zum Leide, und zum Abscheu dir zum Leide, und zum Abscheu dir zum Leide, dir zum Leide. Weil das Gift und der Grimm von deinem Neide, weil das Gift und der Grimm von deinem Neide, dich mehr, mehr, dich mehr als August und Gift. Verbieg der Schwarm, rase nur, verbieg der Schwarm. In dein eigenes Eingeweide, rase nur, rase, verbieg der Schwarm, verbieg der Schwarm, in dein eigenes Eingeweide. Rase nur, verbieg der Schwarm, rase nur, rase nur, rase nur in dein eigenes Eingeweide, in dein eigenes Eingeweide. Rase nur, verbieg der Schwarm, rase nur, verbieg der Schwarm, rase nur in dein eigenes Eingeweide.